Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio Samstagnacht. Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Simone heißt meine erste Anruferin heute Nacht. Stimmt, ne? Ja. 25 Jahre alt. Nee, 24. 24, bitte, ja. Entschuldigung. Simone, was ist dein Thema? Ja, ihr hattet gestern so ein Thema, Schattenseite der Prostitution. Ja. Bin ich leider zu spät durchgekommen. Ja. Naja, aber hat ja heute geklappt. Ja. Ja, von mir ist eine Freundin ermordet worden. Die ist auch der Prostitution nachgegangen. Mhm. Die ist 21 Jahre alt gewesen. Mhm. Und das ist am 27. Oktober dieses Jahres passiert, also eigentlich noch relativ frisch. Ja. Bist du auch selbst in dem Gewerbe? Ja. Du bist auch so. Ja, seit 4 Jahren. Mhm. Hast du die Freundin da reingeholt? Nein, ich habe sie da kennengelernt. Du hast sie kennengelernt? Eigentlich habe ich sie kennengelernt, weil sie Probleme hatte. Sie hatte halt 2 Zuhälter. Mhm. Das waren Brüder. Mhm. Sie wollte von denen los. Und damals habe ich ihr geraten, sie sollte zur Polizei gehen. Ja. Hat sie auch gemacht. Da war sie eine Zeit lang weg, Frauenhaus und so. Mhm. Dann hat er sie wohl mehrfach da irgendwie bedroht. Auf jeden Fall ist sie wieder zurückgekommen. Simone, ich muss dich mal im Kurs unterbrechen. Ja. Ich bekomme einen Hinweis aus meiner Regie. Du möchtest doch bitte ein Radio ausschalten. Oder den Ton vom Fernseher auch wegnehmen. Hab ich. Hast du? Wir hatten hier irgendein Problem. Das ist ganz aus. Dann ist es gut. Dann habe ich auch lautlos gemacht. Dann ist es gut. Lass uns zunächst mal über das Unglück reden. Ja. Deine Kollegin und vielleicht auch Freundin oder gute Bekannte ist ermordet worden. Ja. Sie war eine Prostituierte. Was genau ist da passiert? Im Oktober, sagst du, ist es geschehen. Ja, es war eine Nacht von Samstag auf Sonntag. An dem Abend habe ich sie noch gesehen. Ich habe dann früher Feierabend gemacht. Mhm. Und habe es dann erst am Montag erfahren, weil ich den darauffolgenden Tag freigemacht habe. Ja. Und zwar ist sie da in ein Auto eingestiegen. Nachts um 3:15. Zu einem Freier? Ja, zu einem Kunden. Ja. Und dann ist sie mit ihm fortgefahren. Mhm. Ja, und sie ist angerufen worden von einer anderen Kollegin nach 20 Minuten. Da war noch alles in Ordnung. Ja. Danach hat die Kollegin eine Viertelstunde später nochmal angerufen. Mhm. War das Handy nur noch am Klingeln. Und danach hat sie nochmal angerufen, war das Handy aus. Mhm. Warum hat man so oft angerufen? Hatten die Kolleginnen schon irgendeine Nein, Sorge? Die haben immer ausgemacht, dass sie sich, wenn sie so spät noch arbeiten, gegenseitig anrufen. Ach so. Das heißt, falls was ist. Ja, das heißt, ihr alle arbeitet auf dem Straßenstrich. Ja, Straßenstrich. Ja. Und habt euch so gegenseitig im Auge, wer mit wem und was da so vorgeht. Leider immer ist nicht bei allen Frauen so. Bei manchen ist es, bei manchen nicht. Ja, aber in dem Fall war das so, dass die Kollegin dann immer wieder angerufen hat. Mhm. So, dann irgendwann war das Mobiltelefon ausgeschaltet. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich unüblich. Und dann hat sie die Polizei halt informiert, die Kollegin von ihr. Ach, sofort dann, danach. Ja, ja, weil, wo das dann aus war. Ja, weil das war schon so ein Signal, da stimmt irgendetwas nicht. Was ist denn dann genau geschehen? Ja, die haben alles abgesucht, die Polizei sofort. Mhm. Am nächsten Tag, am übernächsten Tag auch. Mit Hubschrauber, Hunde. Mhm. Sämtliche Plätze, wo die Frauen hinfahren, alles. Ja. Nichts gefunden. Mhm. Dann sind Leute vernommen worden. Dann auch eine andere Frau, die genau gesehen hat, wo sie eingestiegen ist. Die war auch einen Tag nicht da. Die musste am Montag dann auch, also Samstag auf Sonntag ist passiert. Und Montag musste sie dann auch eine Aussage machen bei der Polizei. Aber irgendwann ist es dann rausgekommen. Ja, und man hat rausgekommen, dass sie vermisst ist. Ich habe sie dann mit Plakaten gesucht. Mhm. Man hat auch das Autokennzeichen nach 2 Tagen gewusst. Woher weißt du, dass sie ermordet wurde? Er ist ja inzwischen, also hat er sich gestellt mit seinem Rechtsanwalt damals, also 4-5 Tage danach. Ja, der Mörder. Ja, mhm. Und er hat dann erst alles abgestritten. Mhm. Hat erzählt, sein Auto, wisst ihr nicht, wo er das gelassen hat. Dann hat man das Auto gefunden. Mhm. da drinnen, denke ich mal, werden sie auch dann Spuren gefunden haben. Und dann hat er die zur Leiche gebracht und die hat in Olfen gelegen. Und wo hat die Leiche gelegen? In Olfen, in so einem Waldstück. In einem Waldstück. Und der Täter hat sich von sich aus gestellt? Ja, über seinen Rechtsanwalt. Wie kommt das? Das verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Der war auch bekannt. Der ist mit einer anderen Bekannten von mir auch zweimal gefahren und war überhaupt gar nicht auffällig. Weiß man, wie deine Freundin ermordet wurde? Ja, sie wurde erwürgt. Erwürgt. Wenn man das so, du hast das ja jetzt, man kann das ja sagen, aus der Nähe miterlebt, weil es eben deine Freundin war. Ja. Kriegt man da nicht irrsinnige Angst, selber in dem Job weiterzuarbeiten als Prostituierte? Angst, ja, aber auch Wut so. Dass er zum Beispiel nur wegen Totschlag halt, man weiß, die Leute, die kriegen meistens nicht viel, leider. Gut, das wissen wir noch jetzt in dem Fall nicht, weil das Ganze ja erst läuft. Ne? Ja, das wird ja noch eine Weile dauern. Aber du hast recht, in der Regel kommen die dann mit relativ milden Strafen davon. Vor allen Dingen, der war erst 24 Jahre. Wie oft, so aus deiner Erfahrung, was man so hört, was ihr so unter euch Mädels erzählt, wie oft kommt es denn zu sehr schweren Verbrechen bis hin sogar zu Tötungsdelikten? Also ich habe eine Bekannte, die macht den Job 14 Jahre. Das war jetzt das dritte Mal, hat sie mir gesagt, dass es halt vorgekommen ist. Für mich war es das erste Mal, dass es also in der Zeit, wo ich diesen Job ausübe, vorgekommen ist. Weiß man in diesem Fall etwas über das Motiv des Täters, warum er das gemacht hat? Also er sucht jetzt natürlich nach Ausreden, denke ich mal. Sie hätte ihn angegriffen, hat er erzählt, mit dem Messer. Nur wir wissen genau, dass sie keins dabei hatte. Sie haben es ihr immer geraten, aber sie hat es nicht gemacht, weil sie gesagt hat, sie hat Angst, dass sie es außer Hand nimmt und gegen sie richtet. Ja. Ansonsten, was ihr euch so erzählt, was sind die Motive von Verbrechen an Prostituierten? Dass die Kunden nicht zahlen wollen und die Frauen dann schimpfen und es dann zu einem Konflikt kommt? Oder was ist es? Das ist meistens noch nicht mal. Manche sind Psychopathen. Das gibt sowas leider immer wieder. Hast du da, wie lange arbeitest du jetzt in dem Job? 4 Jahre. 4 Jahre. Hast du da mittlerweile schon so einen Blick für, wenn man dich anspricht, dass du den relativ schnell so abtastest mit deinen Blicken und weißt, der ist okay oder der ist nicht okay? Ich versuche eigentlich auf der Fahrt, wenn ich da zu dem Platz halt fahre, wo ich das dann halt mit dem verrichte, schon irgendwie ein Gespräch mit dem anzufangen. Also ich habe es auch zweimal gehabt, dass ich dann gesagt habe, nee, hör mal, ich möchte nicht, bring mich mit zurück, weil ich irgendwie das Gefühl hatte. Naja, und das haben die dann auch gemacht? Also bis jetzt habe ich immer Glück gehabt. Also ich bin auch schon mal von einem gewürgt worden, das ist 2 Jahre zurück, der ist auch verurteilt worden. Also dir ist das auch schon passiert? Ja, mir ist das auch schon passiert. Das heißt, du kannst auch dieses Gefühl nachvollziehen, dann in einer Situation von Todesangst. Ich kann nachvollziehen, was sie durchgemacht hat. Wie war denn das bei dir in dem Moment? Warum hat er das gemacht? Der hat mir erzählt, er hat sich in mich verliebt. Das war ein älterer Mann. Ich habe ihm gesagt, du weißt, dass das nicht geht. Und ich kannte den schon ganz lange. Bei Leuten, die man länger kennt, glaubt man an sowas erst recht nicht. Ich damit. Ja, dann ist er ausgerastet, hat mich erst geschlagen und dann gewürgt. Ist das alles im Auto noch passiert? Nein, damals war es bei dem Mann in der Wohnung. Bei ihm zu Hause, ich habe bei dem immer Hausbesuche 2-mal die Woche gemacht, den kannte ich auch schon ein halbes Jahr lang. Ja. Ja, und da rechnet man dann erst recht nicht. Konntest du dich losreißen und bist du geflohen oder wie hat sich das Ganze dann aufgelöst? Ich habe mich gewehrt, ich habe eine Flasche da vom Tisch genommen, habe die über den Kopf gehauen, bin zum Fenster, habe das Fenster aufgerissen und habe so lange um Hilfe geschrien, Gott sei Dank hat jemand Polizei angerufen. So, jetzt hast du selbst so etwas Schlimmes schon erlebt und hast jetzt eben erlebt, dass deine Freundin ermordet worden ist. Ja. Sind das so Eindrücke oder Vorkommnisse, dass du überlegst, ich gehe aus dieser Tätigkeit raus? Es ist mir doch zu gefährlich? Das ist nicht nur deswegen, dass ich raus will. Also überhaupt, ich halte das nicht mehr aus. Halt, ich bin jetzt auch schon dabei. Also ich habe mich jetzt schon über so eine Beratungsstelle, habe ich mir jetzt schon helfen lassen. Ich werde jetzt demnächst mein Abitur nachmachen. Respekt. Also für dich ist es klar, du willst da raus. Ich weiß, es klappt nicht von heute auf morgen. Man wächst praktisch in das Milieu rein. Das ist teilweise wie eine Familie. Was ist denn für dich das Schlimmste in dieser Tätigkeit, als Hure zu arbeiten? Also sonst habe ich eigentlich kaum Probleme mit meinem Job, außer wenn Leute halt irgendwie schon mal so aggressiv werden und wenn sowas passiert vor allem. Und das ist auch der Grund, weswegen du raus willst, oder gibt es noch einen anderen Grund? auch so, die Gesellschaft und alles. Mhm. Das heißt, man ist halt dann nicht so angesehen und so. Das heißt, du hast für dich entschieden, ich war längste Zeit Hure, ich möchte ein anderes Leben anfangen. Und ich weiß, es klappt nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt klappt der Weg daraus. Sehe ich auch so. Es hört sich verrückt an, aber ich denke mal, ich weiß, es hört sich sehr verrückt an. Sag's. Ich meine, dann war ihr Tod wenigstens nicht ganz so. Entschuldigung. Ich finde es sehr toll, wenn du dir das jetzt vorgenommen hast, Simone. Und das ist auch eine harte Arbeit, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch nachträglich das Abitur nachmachen möchte. Aber ich finde es sehr gut und auch sehr mutig von dir. Und wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, dass du es schaffen wirst. Ich möchte dir gerne, da du ja sehr angeschlagen bist im Moment, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das gerne? Ja. Das ist die Elke. Elke ruft dich an, du legst ganz einfach auf. Ja, okay. Toi, toi, toi für alles, was du dir vornimmst. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 0800 5678 111, unser Thema, unsere Telefonnummer. Wir haben kein festes Thema heute Nacht, wir haben eine freie Themennacht. Oder ihr könnt mir auch faxen, 0800 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich Ruth. Und Ruth ist 50 Jahre alt. Ja, ich bin am Apparat. Ja, das ist schön. Hallo, das, Jürgen. Das freut mich. Hallo, Ruth. Ja, danke, dass ihr mich in die Sendung aufgenommen habt. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du hast so einen Schweizer Dialekt, rufst aus der Schweiz an. Ja, ich bin eine Schweizerin. Das ist ja sehr schön. Ich bin ein großer Freund der Schweiz. Das freut mich, dass du bei mir zu Gast bist jetzt. Ja, akustisch. Das freut mich auch doch. Um was geht's denn bei dir, Ruth? Also, ich bin objektsexuell. Das heißt, ich bin also seit ich denken kann in Gegenstände verliebt. Das heißt also, ich kann mit Menschen sexuell überhaupt nichts anfangen. Ach, weißt du, Ruth, dass ich vor 2 Jahren mal 2 Männer, zwei transsexuelle Menschen hier in der Sendung hatte, die Ähnliches erzählt haben. Ja, ich kenne die, habe Kontakt, also mit dem Joachim. Ja, genau, Joachim. Der Mann mit den Orgeln und mit der kleinen Schnuffelome, also mit der kleinen Dampflokomotive. Ganz genau. Wie, mit denen hast du Kontakt? Ja, es ist also lustig. Also ich muss mal so sagen, ich habe mir immer gewünscht, dass eigentlich, seit ich objektsexuell bin, kann ich fast sagen, also dass ich jemand finden würde, der auch so ist wie ich. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja, ich bin die Einzige auf der Welt, so quasi, die so empfindet, so denkt. Und ich habe auch darunter gelitten, weil ich mit ansehen musste, dass die anderen einfach anders waren und anders funktionierten wie ich selber. Mhm. Und seit einem Jahr habe ich einen Computer und dann habe ich einfach einmal im Internet gesurft. Ja. Habe da unter www, Liebe zu Gegenständen oder Liebe zu Plattenspiel, Liebe zu Jukebox und so weiter gesurft. Habe aber nichts gefunden. Aber da ist irgendwie der Kontakt zustande gekommen zu den beiden. Ich mache mal einen Schnitt, bevor du das noch weiter erzählst. Ja. Weil ich glaube, wir müssen mal ein bisschen was erklären. Ja. Für die Leute, die nun nicht jede Nacht hier Domian hören oder gucken. Ja. Ist das für viele, ist es vielleicht jetzt etwas sehr Merkwürdiges? Die sitzen jetzt vor dem Fernseher oder vor dem Rhein und denken, was redet die da? Objektsexuell? Ja. Wir erklären es von unten auf. Was bedeutet genau objektsexuell für dich und überhaupt? Also objektsexuell, das heißt einfach, wir sind Menschen, die einfach nichts mit Menschen anfangen können. Also unsere Liebesbeziehung richtet sich einfach ausschließlich auf Gegenstände. Ja, und das ist jetzt, ich weiß, dass ich damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hier gelacht habe. Ja. Ne? Weil man das nicht kennt und man denkt, was ist denn das für ein Unfug, ne? Ja, ja, aber ich habe dann gelernt aus den Gesprächen mit den beiden Anrufern, dass es da überhaupt nichts zu lachen gibt, sondern dass das eine wirklich ernste, seriöse Sache ist. Ja. Also, du kannst dich nicht in Menschen verlieben. Nein. Und sexuell sind Menschen, egal ob Mann oder Frau, auch nicht interessant. Nein, die reizen mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sexuell reizen dich Gegenstände. Ja, genau. Welche Gegenstände? Ja, also da muss ich vielleicht auch so in der Kindheit, war ich auf Eisenbahnschienen, die haben mich wahnsinnig angezogen. Mhm. Dann später habe ich mich in den Fernsehapparat meiner Eltern verliebt. Und dann, also, ja, ein paar Jahre habe ich dann natürlich die Partner, also in Anführungsstrichen, gewechselt. Also es waren immer noch Fernsehapparate. Lass mich gleich, ich unterbreche immer, wenn es so ein bisschen seltsam wird. Ne? Natürlich werden jetzt auch wieder Leute denken, wie bitte, die verliebt sich in den Fernsehapparat. Ja. Hat die einen Riss in der Birne? Ja. Ja? Werden viele denken. Jetzt versuch doch mal uns, die wir damit nicht so vertraut sind, oder vielleicht Leute, die das noch nie gehört haben, das ein bisschen zu erklären, wie kann man sich in einen Fernsehapparat verlieben? Puh. Puh, das ist jetzt schwierig. Mir hat einfach die Form gefallen dann jeweils. Also es gibt da verschiedene Fernsehapparate. Ich meine, wenn man das so oberflächlich betrachtet, sehen ja alle mehr oder weniger gleich aus. Aber mir hat dann speziell die Form oder die Größe gefallen oder vielleicht die Bildröhre oder irgend so, also, die Knöpfe, also die Bedienungselemente und es so hat, weiter. Es hat mit Design etwas zu tun. Genau, ne? Ja. So wie einer sagt, diesen Busen finde ich sehr schön, weil der so und so geformt ist. Ja. So sagst du, ich finde diesen Fernseher so schön, weil der die Knöpfe da hat und die Fernsehröhre so geformt ist. Ja. Genau so. Und dann eben später, dann habe ich mich, ich bin dann in eine Wohnung gezogen, da hatte es einen großen Kamin. Und ja, als ich in diese Wohnung zog, habe ich noch keine Ahnung gehabt, dass ich mich jemals würde in diesen Kamin verlieben. Und das ist dann geschehen. Dann hat seine Wärme, die Behaglichkeit, die Gemütlichkeit, das hat mich dann total in den Bann genommen. Was bedeutet? Leider musste ich dann aus dieser Wohnung rausziehen, also weil der Hausmeister hat dann seine Nichte reingetan. Also das war für mich also ganz schlimm. Ich war dann am Nullpunkt. Also gibt es im Moment eine aktuelle Liebesbeziehung? Ja, also ich habe jetzt seit 1995 habe ich eine alte Jukebox und verliebt in sie bin ich jetzt seit 4 Jahren. Also das ist eine feste Beziehung, so wie zwischen Mann und Frau. Also gut, das klingt wirklich äußerst bizarr, ne? Müssen wir immer wieder sagen. Was heißt denn, eine Liebesbeziehung zu einer Jukebox zu haben? Gehst du dahin, streichelst du die? Genau, ja, also das ist für mich wie ein, also du musst dich vorstellen, wie ein Mann und eine Frau. Also das ist für mich genau gleiche Beziehung. Ich schmuse mit ihr, streichle sie, ich liebkose sie und ich schlafe mit ihr auch. Gut, ich bekomme gerade von meinem Redakteur etwas hier rein. Ja? Gereicht? Fotos. Von dir? Also ich habe da Fotos geschickt, was man du hast uns geschrieben und die Kollegen haben dich zurückgerufen, jetzt verstehe ich das. Ja, genau, ich habe ein langes Mail geschrieben. Und jetzt sehe ich hier Ruth mit ihrer Tubebox. Genau. Und, also eine große Tubebox, ne? Ja. Ich halte die mal in die Kamera, vielleicht kann man das so ein bisschen erkennen. Ja. Ich glaube, zumindest. Du musst ja noch ein Foto mit mir drauf. Ja, hier, da bist du und da ist die Box, ne? Genau, die Jukebox. So, inwiefern passiert da was Erotisches und Sexuelles? Ja, das ist einfach, sie zieht mich an, ich finde sie schön, sie zieht mich auch sexuell an, also das ganze Design, die Ausstrahlung, also ist ja für mich ein Charisma. Bist du sexuell erregt, wenn du sie berührst? Ja, das ist natürlich, das funktioniert natürlich nicht so, wie soll ich sagen, auf Knopfdruck, also beim Schmusen, das kann man schon sexuell erregen, ja, das ist schon so. Die beiden Menschen, mit denen ich über diese doch sehr ungewöhnliche Thematik gesprochen habe, das waren transsexuelle Menschen. Ist das bei dir genauso? Nein, also ich bin als Frau auf die Welt gekommen, ich bin Frau, also ich bin immer im gleichen Geschlecht geblieben. Also du bist eine ganz normale Frau eigentlich. Ja, genau. Kann man so sagen. Ich sehe hier auf den Fotos auch, dass dein ganzer Rücken tätowiert ist von der mit Jukebox. Es ist einfach auch noch so, ich stehe wahnsinnig auf die 60er, also die Golden 60s. Also das ist wahnsinnig toll für mich. Das war eine schöne Zeit. Gut. Ich bin jetzt 50, aber ich habe das noch als Kind eigentlich gut mitbekommen. Gut, lass mich weiterfragen mit der Jukebox. Ja. Da sind noch so viele Fragen. Ja. Ich möchte nochmal das Sexuelle näher beleuchten. Ja. Gibt es einen Orgasmus für dich mit dieser Tubebox zusammen? Das gibt es. Das gibt es. Sehr schön sogar. Wie funktioniert das? Ja, du musst dir vorstellen, die Tubebox hat ja ein Elektrokabel. Also das ist quasi für mich der Penis. Und du führst dieses Elektrokabel auch ein? Ja. Das funktioniert genauso. Also, wir wollen jetzt nochmal sagen, das ist wirklich ganz ernst, ne, was du meinst. Ja. Und es gibt wenige Menschen, die so gestrickt sind. Wie kannst du dir das erklären bei dir, dass du keinen Mann liebst, keine Frau liebst, keinen Menschen aus Fleisch und Blut anfassen möchtest, sondern Gegenstände, zum Beispiel diese Tubebox hier? Ja, eben, wie soll ich jetzt sagen, die Grundsteine liegen schon in der Kindheit. Also meine Eltern waren ja relativ alt, also schon über 40, als ich auf die Welt kam. Mein Vater arbeitete Schicht, meine Mutter war immer im Haushalt beschäftigt, meine Schwester war in der Schule, also ich war immer alleine. Mehr oder weniger war ich einfach, ich hatte nie jemand, also nie mehr oder weniger jemand, der sich um mich kümmerte. So musste ich einfach mir selber genügen. Da fing ich an, Beziehungen zu Gegenständen anzuknüpfen. Aber das haben ja vielleicht viele, viele Jugendliche oder Kinder haben so ein Schicksal. Ja. Aber da bricht das natürlich irgendwann dann nach der Pubertät dann ins Normale, sag ich mal. Ja, genau. ich weiß nicht, ich habe mir da auch schon überlegt, ich glaube, es braucht einfach ein Potenzial an Fantasie vielleicht auch, dass man das kann. Gab es denn so in, als du so ein junges Mädel dann warst, so mit 16, 17, doch nicht irgendwann mal so ein Reiz, ah, ich würde doch gern mal auch mal mit einem Mann im Bett liegen, mal Zärtlichkeit von Haut zu Haut spüren und so weiter oder auch eine direkte sexuelle Erfahrung mit einem Mann machen? Ja, also es gab vielleicht schon vielleicht einen Wunsch nach Umarmung und so. Das ist, glaube ich, ein Gegenstand kann einen nicht in den Arm nehmen. Das ist schon so. Aber eigentlich sexuelle, wie soll ich sagen, es hat mich nie gereizt, also irgendetwas mit einem Menschen, also mit einem Mann anzufangen. Also ich sehe auch nicht auf Frauen. Also das sagt mir einfach nicht. Würdest du sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist, ein zufriedener Mensch? Ich muss sagen, es ist so, früher habe ich schon darunter gelitten, also in der Pubertät, dass ich anders war als die anderen, als die Mädchen hatten, dann die ersten Freundschaften und so, und bei mir blieb das einfach aus. Ich habe schon darunter gelitten, einfach, das ist nicht einfach, wenn man merkt, anders zu sein. Absolut. Also die anderen. Aber und dann die Sexualität, die hatte für mich auch keinen Namen. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist, also was das überhaupt ist. Jetzt wenigstens hat die Sexualität für mich einen Namen, also das heißt Objektsexualität, wenigstens das. So, aber die Frage war ja, du bist jetzt 50 Jahre alt. Ja. Würdest du sagen, dass du ein zufriedenes Leben führst oder leidest? Ich kann sagen, ich habe jetzt hier ein kleines Paradies. Ich habe ein kleines Haus hier im Jura seit 11 Jahren und ich habe es sehr gemütlich und schön eingerichtet. Ja. Und mit meinem Jukebox, nein, ich bin eigentlich glücklich. Ich brauche keinen Psychoklempner oder sowas. ich erinnere mich damals, da habe ich den Anrufern auch gesagt, möchtet ihr vielleicht noch mit meinem Psychologen reden? Und dann sagten die, nein, wir sind in Ordnung, wir brauchen keinen Psychologen. Wir sind völlig normale Menschen, also mir tut niemandem etwas zu leid. Weiß jemand so aus deinem Umfeld, welche seltsame Affinität du doch hast? Also mein Vater lebt nicht mehr, also meine Mutter und meine Schwester, die wissen nichts davon. Es hat so wenige Eingeweihte, die wissen das. Also die sind informiert. Also umso schöner dann für dich oder auch für die anderen Betroffenen, wenn sie erfahren, zum Beispiel hier durch unsere Sendung oder eben durchs Internet, wir sind nicht alleine mit sowas. Ja, die meisten halten uns für bekloppt. Ne? So ist es ja, wenn man das erstmal so erzählen würde. Ja, genau. Aber es ist eben eine ganz merkwürdige Spielart der Natur, die es eben nun mal auch mal gibt und die man dann halt auch so akzeptieren sollte. Ja, das stimmt. Und eben mein Wunsch ist eben auch, andere objektsexuelle Menschen aus ihrem Verstecken zu lassen. Ja. In der Schweiz kenne ich niemanden. Gibt es bestimmt in der Schweiz auch noch ein paar. Ja, sicher. Es gibt sicher auf der ganzen Welt noch ein paar, eben an die ranzukommen. Und die verstecken sich natürlich auch. Ich glaube. Weil das ist ja nicht salonfähig wie schwul sein oder lesbisch sein. Ja, ich glaube, durch unser Gespräch, was wir jetzt geführt haben, warst du ein gutes Sprachrohr für diese Minderheit der Menschen. Ja. Weil du, finde ich, das wirklich sehr, sehr glaubhaft und auch sehr seriös erzählt hast. Ja. Und ich verspreche dir, wenn sich bei uns noch Leute melden, die in gleicher Weise gestrickt sind oder gepolt sind, stellen wir gerne einen Kontakt zwischen euch her, wenn du das möchtest. Das wäre mir sehr angenehm. Ja. Und ich gucke mir nochmal ganz in Ruhe nachher deine Bilder hier an und bewundere deine schöne Tubebox. Ja. Spielt die denn auch? Die funktioniert. Das ist Jahrgang 64, die funktioniert tiptop. Toll. Und alles Oldie sind, also ihr Bauch ist gefüllt mit Oldie. Liebe Ruth, das hat mich gefreut, dass du in der Sendung warst. Ganz meinerseits. Also und ich grüße noch meine Freundin in Deutschland. Also ganz herzliche Grüße an euch alle. Gut. Und wir sagen mit euch verbunden. Und wir sagen schöne Grüße in die Schweiz, ins Jura. Ja, danke vielmals. Alles Liebe, tschüss. Alles Gute, schönes Wochenende. Danke, noch. Tschüss. Auf Wiederhören, Jürgen. Tschüss. Ciao. Es ist schon sehr verrückt. Es ist wirklich schon sehr verrückt, aber es gibt wahrscheinlich noch so viele Dinge, von denen man nichts erfahren hat bisher oder gehört hat, auch die hier in dieser Sendung noch nicht zur Sprache gekommen sind. Und das ist eben auch Normalität. Das ist vielleicht nur so ein ganz kleiner Promille-Ansatz bei den Menschen, aber es gehört eben auch zum Mensch dazu und man muss das deshalb auch respektieren. Ich freue mich, wenn solche Leute hier bei mir anrufen und wir darüber reden können, so wie Ruth gerade. So, Conny, 35 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Conny. Grüß dich. Jetzt komme ich endlich mit einem ganz kleinen Problem im Gegensatz. Du hast gerade zugehört, ne? Ja, ich habe ein bisschen zugehört. Wie empfindest du das, wenn du sowas hörst? Ich versuche mich in diese Person reinzuversetzen. Ja. Oder versuche einfach zu empfinden, was die Frau empfindet dabei. Das ist irgendwo schwer nachzuempfinden. Mhm. Hast du sowas schon mal gehört, dass es das gibt? Nein, überhaupt nicht. Objektsexualität, so heißt es. Überhaupt nicht, noch nie. Und ich bin eher in einen Mann verliebt. und könnte mir das jetzt nicht vorstellen, ja, in eine Sache verliebt zu sein, irgendwo überhaupt nicht, also gefühlsmäßig auch, ja, nicht, weil ich mich ja dieser Sache, ich möchte ja mit dem, das ist komisch, mit der Person oder mit dem Ding, was ich liebe, möchte ich mich ja unterhalten. Mhm. Ich möchte mit dem von morgens bis abends quatschen und die Nächte durchmachen und mit einer Jukebox, ich weiß nicht, ob ich... Da geht das ein bisschen schlecht. Irgendwo, ja. Aber das ist eben das Leben, das sie führt und ja, ich führe. Conny, zu deinem Thema. Ja, also ich habe ein Problem in der Form. Ich war vor gar nicht langer Zeit auf einer Kur und habe dort meinen Ehemann betrogen, mit dem ich 12 Jahre verheiratet bin, habe mit ihm ein 6-jähriges Kind. Ja. Und hat mein Mann das sofort nach der Kur auch gesagt, besser gesagt schon in der Kur, dass ich das getan habe. Das ist das erste Mal übrigens gewesen. Mhm. Unsere Beziehung war schon ziemlich kaputt. War diese Kur jetzt in diesem Jahr? Ja, die war in diesem Jahr. Mhm. Und jetzt hat sich endlich Folgendes ergeben, dass wir, nachdem die Kur beendet war, vernünftig miteinander gesprochen haben über einen relativ langen Zeitraum, um einfach herauszufinden, was wollen wir. Wollen wir zusammenbleiben, wollen wir auseinandergehen? Mhm. Aber wir haben einfach festgestellt, wir lieben uns einfach viel zu stark. Ja. Und sind dann auch intim wieder miteinander geworden. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert, dass mein Mann Erektionsstörungen hat. Mhm. Und zwar ganz massive. Die hat er noch nie gehabt, seitdem er... Seitdem du ihn kennst. Seitdem ich ihn kenne, ja, und auch vorher hat er nie gehabt. Ja. Und er versucht das natürlich einfach ein bisschen zu überspielen, in diesem Liebesspiel, sag ich mal ganz einfach. Aber es ist so, wenn man sich so gut kennt und zwar wieder zusammen ist, merkt man das natürlich. Dann merkst du es auch. Ne? Natürlich. Ja. Und wir sind auch Menschen, die sehr stark über alles reden. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich damit nicht mehr so unbedingt umgehen kann. Mhm. Weil ich einfach nicht, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr von ihm begehrt zu werden. Ich weiß, dass er mich unheimlich stark begehrt, das sagt er mir auch immer. Aber am Wochenende ist Folgendes passiert, das war letztes Wochenende, dass ich richtig wütend geworden bin darüber und bin aus dem Bett gesprungen und habe den ganzen Tag nicht mehr mit ihm gesprochen. Mhm. Und er zu mir gesagt hat, Mensch, verdammt, du bist doch der einzige Mensch auf der Welt, der mir helfen könnte. Mhm. Du brauchst mich doch bloß in den Arm zu nehmen und zu sagen, es wird schon alles wieder. Mhm. Das habe ich auch die ganze Zeit immer so getan, dass ich, wenn ich gemerkt habe irgendwo, dass das nicht so richtig funktioniert, habe ich ihn einfach bloß in den Arm genommen und habe mit ihm bloß gekuschelt, weil das ja ausgereicht hat. Ja. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Mhm. Du hast gerade gesagt, als du so von den letzten Monaten von der Kur erzählt hast, dass die Beziehung vorher eigentlich schon ziemlich kaputt war. Ja, das hat einfach damit was zu tun. Mein Mann hat sich sehr stark verändert im Laufe der letzten 3 Jahre. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Firma verloren haben, die wir seit ganz, ganz vielen Jahren aufgebaut haben. Mhm. Wir sind von unseren Schuldnern, also von unseren Kunden liquidiert worden und letztendlich von unserer Bank haben wir dann den Gnadenstoß gekriegt. Gut, das sind ja so Äußerlichkeiten, die natürlich auch in eine Beziehung mit reingehen. Ja, das hat, mein Mann ist jemand, der über Geld, also mein Mann hat immer Geld gehabt, der wusste im Grunde genommen gar nicht, wo das herkam. Und das erste Mal in seinem Leben passiert Folgendes, er wird Sozialhilfeempfänger. Mhm. Er hat im Grunde genommen seinen ganzen Frust in sich reingegessen, hat 25 Kilo zugenommen, hat getrunken, hat alle möglichen Dinge getan und hat sich auch innerlich von mir total entfernt. Mhm. Wir haben fast überhaupt nicht mehr miteinander geschlafen zum Beispiel. Oder wie ist denn das, wie würdest du denn das Gefühl beschreiben, was du zu deinem Mann noch hast? Im Moment? Ja, im Moment. Im Moment. Im Moment liebe ich ihn unheimlich. Also und würdest du das so umgekehrt auch sagen? Meinst du, das ist bei ihm auch so? Ja. Mhm. Doch. Also das, was ich empfinde, das, was warum, er mir gibt. Warum bist du fremdgegangen in der Kur? Mhm. Ich wollte mich entlieben. So habe ich es mir selber erklärt. Mhm. Ich wollte mich einfach entlieben, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe diesen Zustand nicht mehr ausgehalten, der bei uns daheim war. Und durch dieses Fremdgehen, hat das was bei euch in die Gänge gesetzt, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir müssen uns zusammenraufen und letztendlich lieben wir uns doch so sehr. Ja, natürlich. Und wir wollen weitergehen zusammen. Ja, also mein Mann hat in der Zeit, in diesen 6 Wochen, hat er 15 oder mehr als 15 Kilo abgenommen, hat 3 Bücher gelesen, und zwar Gespräche mit Gott. Mhm. Und war plötzlich ein komplett anderer Mensch. Also der hat vor mir gestanden und ich habe meinen Mann nicht wiedererkannt. Aber irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung. Es ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Wie läuft es denn so im normalen Alltag jetzt zwischen euch beiden, im Gegensatz zum Beispiel vor der die Zeit vor der Kur? Funktioniert es gut? Ja, wir reden miteinander, das ist ganz wichtig. Also es war früher so, dass wir wenn wir ein Problem hatten, sehr lange gebraucht haben, bis wir uns endlich verdammt nochmal an den Tisch gesetzt haben und drüber gesprochen haben. Mittlerweile ist es so, dass wir sofort miteinander reden, weil es unheimlich wichtig ist, weil wir erkannt haben, dass das unser größtes Problem war, dass wir diese Probleme nicht ausdiskutiert haben, dass wir die vor uns hergeschoben haben und immer geglaubt haben, wenn wir nicht drüber reden, dann irgendwie lösen die sich schon, die Probleme. Oder gut, reden ist natürlich ausgesprochen wichtig, aber manchmal kann man wird auch durch das Reden deutlich, dass man nicht miteinander kann. Aber du würdest sagen, ihr könnt durchaus miteinander. Auf jeden Fall. Wir haben schon immer sehr viel miteinander gesprochen. Also gerade zum Beginn unserer Beziehung. Also ich frage das jetzt, einige Sachen jetzt so detailliert, weil ich möchte ausschließen, dass ihr euch nicht irgendwas vormacht jetzt nach der Kur. Dass ihr irgendwie alles zukleistert und rosa-rot färbt und so tut, als wärt ihr wieder ein glückliches Ehepaar, aber letztendlich es nicht seid. Das ist nicht der Fall. Nein, auf keinen Fall. Das spüre ich ja selber. Aber wenn ihr so offen seid und wenn ihr redet und wenn ihr so willens seid, wie du dich jetzt beschrieben hast und ihn auch beschrieben hast, dann wäre es doch für euch wirklich ein leichtes, wenn ihr mit diesem Problem, und das scheint ja ein kompliziertes zu sein, wenn er diese Erektionsstörungen hat, die er vorher nie hatte zwischen euch, wenn ihr miteinander geschlafen habt, wenn ihr beide zusammen zu einer Eheberatung gehen würdet. Würde er nie gehen. Warum nicht? Also mein Mann lehnt komplett alles ab, wo Dritte dabei sind. Also ja, aber er geht doch auch zum Arzt, wenn er krank ist. Ist auch ein Dritter dabei. Ja, das also mein Mann ist ein sehr intellektueller Mensch, sag ich mal ganz einfach. Und er würde sowas vielleicht in Erwägung ziehen, aber er lehnt grundsätzlich alle so eine Dinge lehnt er ab. Ja, aber gerade wenn er ein intellektueller Mensch ist, muss man ihm das doch auch intellektuell klar machen können, dass es nur Menschen gibt, die Fachleute für sowas sind und dass man als Außenstehender quasi besser moderieren kann und vielleicht auch ein Ehepaar, was so lange zusammenlebt und auch vielleicht für einige Sachen blind geworden ist, das ist ja normal, wenn man lange miteinander lebt, einfach eine Hilfestellung leisten kann. Das ist doch völlig einleuchtend eigentlich. Man kann das doch mal versuchen, man verliebt sich doch dabei. Ja, klar, habe ich ja auch schon gesagt. Also ich hab mit ihm ja drüber gesprochen, habe gesagt, komm. Und die Tatsache, dass ihr das nicht in den Griff bekommt oder auch nicht wisst, woher das rührt, weist ja geradezu darauf hin, zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal zu einem Fachmann und lassen uns mal beraten oder zu einer Fachfrau. Das Komische ist, dass diese Erektionsstörung nur tatsächlich dann ist, wenn er zum Beispiel sein Glied einführen möchte. Wenn ich ihn zum Beispiel mit der Hand befriedige oder mit dem Mund oder mit irgendwas anderem, passiert das nicht. Ja, aber sonderbar, wenn das früher überhaupt nicht der Fall war und gerade jetzt und gerade auch nach diesem Urlaubs- oder Kurerlebnis. Ich würde das ganz dringend raten können, ganz dringend. Und würde ihn auch wirklich versuchen, mit allen Künsten der Argumentation ihn dahin zu kriegen, wenn er was für euch machen will und er auch was in die Waagschale werfen möchte. Also glaubst du nicht, dass sich das irgendwann legt? Das glaube ich nicht, nein. Das glaube ich nicht. Ich meine, das kann sein, vielleicht. Aber ihr habt ja nun eine komplizierte Zeit hinter euch, eine schwierige Zeit. Und wenn jetzt so etwas eintritt und das jetzt schon eine geraume Zeit und dieses wieder eine Bedrohung zu werden scheint für eure Beziehung, geht irgendwo hin, Mensch. Meine Meinung. Also Eheberatung. Ja, auf jeden Fall. In jedem Telefonbuch nachzuschlagen. Gibt es überall. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Conny. Danke. Tschüss. Veronika, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich ungefähr vor 2 Jahren angefangen habe, als Domina zu arbeiten. Weißt du, Veronika? Ja. Dass ich jetzt fast sicher war, dass du irgendwas im sexuellen Bereich machst. Warum war das sicher? So wie du guten Abend gesagt hast, so professionell charmant, das konnte nur aus der Ecke kommen. Mir wurde ja schon ganz kalt und heiß, als du guten Abend gesagt hast. Ganz kalt und heiß? Ja. Also, du arbeitest als Domina. Ja, ich habe bis vor einem Jahr als Domina gearbeitet, ganz genau. Also seit einem Jahr oder? Ja, seit einem Jahr jetzt. Also vor 2 Jahren hat es angefangen, seit einem Jahr habe ich aufgehört als Domina zu arbeiten und arbeite jetzt in einem Edelbordell. Aha. Wie gesagt, es hat halt vor 2 Jahren angefangen, dass ich als Domina gearbeitet habe. Dann hatte ich halt so eine Art Schulung gehabt. Wie hat sich das denn ergeben? Warst du vorher so privat auch, das muss man ja eigentlich sein, glaube ich, dominant veranlagt, um so arbeiten zu können? Das war überhaupt nicht so. Es war, dass ich, mit 18 habe ich angefangen, als Telefonsex-Lady zu arbeiten. Aha, da haben wir es, die Profi-Stimme. Und das Geld hat dann, es war sehr schön und es war eine gute Summe, aber durch eine Freundin bin ich eigentlich da reingekommen. Ich habe gesehen, wie viel sie verdient hat Also in das Domina-Geschäft bist du durch eine Freundin gekommen. Ganz genau. Ja. Mhm. Und du hast davon so, also innerlich gestrickt warst du nicht so vorher? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Hast du das dann richtig gelernt, wie man das macht? Ich habe das richtig gelernt. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber es gab wirklich so eine achtwöchige Schulung, die ich gehabt habe damals. Aha, ist das so ein Sonderkurs an bestimmten Universitäten, den man da belegen kann? Oder so wohl ungefähr kann man das vergleichen. Ja, wirklich. Nein, im Ernst, wo lernt man das denn? Wie lernt man, oder wo lernt man, wie man als Domina agieren muss? Wo? Das war damals da, wo meine Freundin gearbeitet hat. Mhm. Das war die Madame Monique, die hat auch ausgebildet. Ach so, also bei einer anderen Domina, die schon richtig im Geschäft ist. Der hat das ganze Ding gehört. Ja, und da geht man dann hin und bezahlt dann so eine gewisse Summe und... Nee, bezahlt tut man nicht. Also sie hat... Die begutachtet einen dann erstmal, ob man, sage ich jetzt mal, das gewisse Äußerliche hat. Und das hattest du? Das hatte ich, ja. Was ist das Erste, was du gelernt hast in deiner Domina-Unterrichtsstunde? Das Erste, was ich gelernt hatte, das war dieser dominante Unterton, den drauf zu haben. Aha, also das Befehlende oder so. Ganz genau. Ja. Das war das Erste, was ich gelernt hatte. Und was war das Zweite, was du gelernt hast? Das Zweite... Dann haben halt die etwas krasseren Sachen angefangen. Erzähl mal. Schmerzen zuzufügen, wie man oder wie ich halt mit der Peitsche umgehen soll. Mhm. Auf bestimmte Vorlieben der Männer einzugehen, in dem Sinne, dass ich halt im Vorfeld von denen mit, erzählt bekomme, auf was sie stehen, damit ich halt auch weiß, wo bei denen die Grenze ist. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit denen machen kann, was ich will. Ja, ja. Die haben schon im Vorhinein schon ihre Grenze, wo ich dann weiß, okay, bis dahin kann ich gehen und nicht weiter. Man lernt sicherlich auch, oder Frau lernt da sicher auch, was sie anzieht, ne? Was ist denn so das perfekte Outfit als Domina? Das perfekte Outfit ist natürlich alles, was mit Lack und Leder zu tun hat. Ja, hohe Schuhe wahrscheinlich, ganz ne? Genau, da gehören diese ultra hohen Stiefel dazu. Ja. Und Masken. Masken auch. In verschiedenen Arts und Weisen, Designs und das Outfit an sich kann man sich schon selber aussuchen. Mhm. Man ist lassiv angezogen, man ist auch schick angezogen, auf das Gebiet bezogen, aber man ist nicht direkt nackt. Ne? Man, ganz genau. Also wie weit zeigst du dich oder hast du dich gezeigt deinem Kunden gegenüber? Ich hatte immer was an. Also man konnte weder Brust sehen noch irgendwas anderes. Mhm. Ich hatte, mein Körper war so an sich, sage ich mal, die wichtigsten Stellen waren schon bedeckt. Ja, und es kam in deiner Tätigkeit als Domina wahrscheinlich, soweit ich das weiß und informiert bin, auch nicht zu einem direkten sexuellen Kontakt zwischen dir und dem Kunden, ne? Ganz genau, und das war auch damals der Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich eher das machen möchte. Weil der Kunde letztendlich in einer größeren Distanz zu dir ist. Ganz genau, ja. Mhm. So, jetzt hast du das ein Jahr gemacht. Habe ich das ein Jahr lang gemacht. Und hast es aber aufgehört wieder? Warum? Ich habe es aufgehört, weil so gegen Ende, als ich aufgehört habe, als Domina zu arbeiten, hatte ich eine Beziehung gehabt. Mhm. Und ich habe die Achtung vor Männern komplett verloren. Ach. Weil Männer sind zu mir gekommen aus allen Schichten. Mhm. Das waren Ärzte, Anwälte, bis hin zu Richtern. Und zwar aus jeder Schicht waren Männer da. Mhm. Und ich sag mir so, wenn ein Mann sich vor mir hinkniet und ich den behandle wie den letzten Dreck, weil sie es so wollen, ist es auch so, ich war halt mit ganzer Kraft und ganzer Power bei der Arbeit. Mhm. Ich habe die Achtung von Männern total verloren. Also heute noch habe ich dran zu knabbern. Ehrlich, ist es so? Aber es war doch nur ein bestimmtes Klientel, eine bestimmte Sorte oder Schicht von Männern, die so gestrickt waren, die zu dir kamen. Warum hast du die Achtung vor allen Männern verloren? Es gibt ja viele, die nicht so sind. Es gibt auch dominante Männer. Wie gesagt, das hatte überwiegend damit zu tun, dass ich gesehen habe, du, Veronika, es sind nicht nur, sage ich mal, die Normalis, die zu dir kommen, sondern es sind Männer aus allen Schichten gewesen, aus den höheren Schichten, aus den mittleren. Sicherlich, aber wiederum aus allen Schichten ist das ja auch nur ein Teilbereich. Es sind ja nicht alle Männer, die so drauf sind, auch eben in allen Schichten. Warum hast du dann den Respekt vor allen Männern verloren? So, das war so, dass ich komplett von der Außenwelt abgeschottet war. Ich habe da gewohnt. Ach so. Wir hatten oben, hatten wir Mädels... Zimmer gehabt. Mhm. Unten waren dann die ganzen Studios. Ja. Und mein ganzes Leben hat sich halt in dem einen Jahr nur darum gedreht, Domina zu sein, mit Leib und Seele. Das ist ja ganz bizarr, stelle ich mir vor. Das ist ja wie auf einer Insel irgendwie zu leben. So ungefähr. ungefähr war. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Jetzt arbeitest du, hast du gerade gesagt, seitdem du da ausgestiegen bist, als Edelprostituierte. Ja. Hast du jetzt wieder mehr Respekt vor den Männern? Wie gesagt, ich habe heute noch dran zu knabbern. Es ist nicht immer ganz leicht. Ich gebe mein Bestes, aber das sind halt noch so die Narben von der Vergangenheit, von früher, als ich als Domina gearbeitet habe. Hast du eine private Beziehung auch? Ich hatte eine. Kann man das überhaupt miteinander verbinden? Ich habe gestern so einige Gespräche geführt mit Prostituierten, die sagten, ja, das geht. Wie ist es bei dir? Das war sehr, sehr schwer. Es war sehr schwer. Ich meine, ich habe den Mann sehr gern gehabt. Ich hatte ihm auch am Anfang verschwiegen, als was ich arbeite. Mhm. Und er hat es gemerkt, dass ich immer so gefühlskalt zu ihm war, so, so hart. Eigentlich ich die männliche Rolle gespielt habe in dem Sinne. Also er konnte sich halt das nie irgendwie zurecht erklären. Ja. Also für dich ist das ein großes Problem, das miteinander zu verbinden. Ganz genau. Was heißt Edelprostituierte? Ich gehe erstmal davon aus, dass du top aussiehst. Wer weiß. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn du sagst, Edelprostituierte, stelle ich mir vor, dass du mit sehr reichen Leuten zusammen bist, mit sehr reichen Männern, dass du sehr teuer bist, dass deine Dienste sehr hoch bezahlt werden müssen. Erzähl mal, was bedeutet Edelprostituierte? Edelprostituierte bedeutet, dass wir an einem sehr luxuriösen Bordell arbeite ich. Ah, ja. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man in ein, weiß ich nicht, 5-6-Sterne-Hotel geht. Ja. Dass wir auch oder ich zumindest auch sehr, sehr teuer bin. Mhm. Was Edelprostituierte bedeutet, dass nicht jeder Mann zu einem kommen kann, sondern auch wirklich nur die, die es sich leisten können. Wie teuer bist du? Es kommt ganz drauf an. Also so das Normale, sag ich mal, so ein normaler Besuch bei dir. So ein normaler Besuch bei mir fängt an ab 450 Euro. Ab 450 Euro? Ja. Wow, das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Wenn man dich für eine ganze Nacht mieten möchte, was kostet das? Das hatte ich bis jetzt zweimal gehabt. Ja. Und das ging dann wirklich in die Kategorie von ab 4000 Euro. Wow. Je nachdem, ob das in dem Bordell selber zuging, dass er da die ganze Nacht bleibt. Ja. Oder natürlich mit Absicherung, wenn er jetzt irgendwo ein Hotel hatte. Arbeitest du bei einem oder mit einem Zuhälter? Nein. Bist du quasi deine eigene Frau da und dann das läuft alles. Das heißt, du musst doch irrsinnig viel Kohle verdienen. Ja, und das ist auch genau das, wo man, sag ich mal, dran hängen bleibt. Mhm. Das, was ich sag mir, wer einmal Blut geleckt hat, ist. Das heißt also, das Zurückgehen ist sehr, sehr schwer, weil man sich so an das luxuriöse Leben gewohnt hat. Ganz genau. Kannst du so sagen? Ich meine, du bist ja anonym und der Name ist ja wahrscheinlich auch nicht der richtige Name. Auf wie viel Euro du im Monat so durchschnittlich kommst, damit wir uns das mal vorstellen können, in welchen Dimensionen du dich da bewegst? Das sind wirklich schon fünfstellige Summen, die ich da im Monat verdiene. Fünfstellige Summen? Weil wie gesagt, wenn da jetzt, es sind halt überwiegend die, sag ich jetzt mal, das normale Angebot haben möchten. Mhm. Und das bewegt sich dann schon so ab 300, 400 Euro. Veronika, was ist der Preis, den du dafür zahlst? Du bekommst Kohle, du hast ein luxuriöses Leben, aber was zahlst du privat dafür? Was ich privat dafür fühle, dass ich echt nicht mehr beziehungsfähig bin. Mhm. Oder zumindest im Moment nicht. Und wenn der Tag kommen sollte, wo ich zu mir selber sage, ich höre damit auf, dann werde ich sehr, sehr schwer dran zu knabbern haben. Ich finde, das ist ein gravierender Satz, den du gerade gesagt hast, einen ganz gewichtigen Satz, den ich sehr ernst nehmen würde an deiner Stelle. Weil das ist ein hoher Preis, den du da zahlst. Ne? Und wenn du irgendwann nicht mehr fähig bist, einen Menschen zu lieben oder eine Beziehung einzugehen. Das ist ja alles Geld in der Welt nicht wert, ne, was man da verdienen kann. Das stimmt, da hast du recht, aber das ist halt nur mal das. Ich meine, ich weiß es. Ich weiß, dass ich einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahle. Mhm. Nur es ist genauso schwer, davon loszukommen. So, nun bist du eine junge Frau. Stimmt das Alter 23? Das Alter stimmt, das stimmt, so. Eine junge Frau von 23. Das heißt, wenn du dir das vornimmst und wenn du eine ehrgeizige Frau bist und irgendwie scheinst du mir ehrgeizig zu sein, dann könntest du auch ehrgeizig sein, was dein eigenes Leben anbelangt und deine Biografie. Dann könntest du ja sagen, okay, ich mache das jetzt noch 1-2 Jahre, halte sehr viel Geld zur Seite und baue mir dann eine neue Existenz mit dem Geld auf. Manchen Prostituierten gelingt das ja. So habe ich das auch vor. Das war auch der Grund, warum ich damals damit angefangen hatte. Mhm. Es ist nichts, was ich für die Ewigkeit tun werde. Mhm. Ich habe mir auch so ein Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, höchstens nach 3 Jahren und dann nicht mehr. Ich gehe auch davon aus, so wie du das bisher so geschildert hast, dass du diese Arbeit als Arbeit akzeptierst, dass du das gut wegstecken kannst. Ja. Dass du da kein Ekel empfindest oder dass es dir zu sehr an die Substanz geht. Das ist nicht so, ne? Das mag blenden, sicher. Und es kann mir auch keiner erzählen, die in diesem Milieu arbeitet, dass sie das irgendwo nicht nah rangeht. Mhm. Ich meine, okay, ich sehe das als Arbeit an, sicher, klar. Nur es gibt auch Nächte, wo ich dann aufhöre zu arbeiten, wo ich wirklich in meinem Bett liege und mir die Augen ausheule und sage, für was tust du das eigentlich? Veronika, da gibt es schon bestimmte Momente. Oder? Das sind Warnsignale. Das sind, finde ich, sehr, sehr starke Warnsignale. Und ich würde dir wirklich von Herzen wünschen, dass du den Absprung schaffst. Für dich und dass du noch eine Chance hast, wirklich auch ein gutes Leben zu führen, wo du glücklich wirst. Mhm. Ich sage das Wort glücklich. Glücklich bist du jetzt nicht im Moment. Nee. Nee, das habe ich gemerkt. Glücklich nicht. Das stimmt. Und das wäre wär ein schönes Ziel, das anzustreben. Ich weiß, wenn ich absolut davon, also wenn ich den Willen habe ich jetzt noch nicht zu 100%. Mhm. Und ich weiß, wenn ich den Willen haben würde zu 100%, dann würde ich das auch schaffen, davon loszukommen. Ja. Also, ich wünsche dir von Herzen diesen Willen dafür, Veronika. Dankeschön. Alles Gute von Herzen und auf Wiederhören. Danke, ciao. Tschüss. Andreas, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Andreas. Hi. Was führt dich zu mir? Was ist dein Thema? Ja, ich komme ein bisschen klein vor bei der ganzen Sache. Ich bin seit 8 Jahren mit einem Mädel zusammen. Mhm. Und am letzten Wochenende hat das Mädel mir erzählt, ja, alles schön gut, aber mit Sex komme ich nicht zum Orgasmus. Und dann habe ich mir, ja, genau der richtige Blick. Wie mit Sex kommt? Sie kommt mit dem Sex mit dir nicht zum Orgasmus? Sie hat anscheinend noch nie beim Sex mit einem Mann einen Orgasmus gehabt. Das heißt, in all den 8 Jahren mit dir auch nicht? Richtig. Und du warst aber immer davon ausgegangen? Aber oft davon ausgegangen? Ich habe mir gedacht, naja, also diesmal vielleicht nicht, vielleicht das letzte Mal, vielleicht das nächste Mal. Ich konnte das nie richtig festmachen, aber irgendwann kommt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt wundere ich mich dann schon. Habe auch durch deine Sendung inspiriert mal versucht, ein bisschen häufiger direkt sie drauf anzusprechen, auf den Sex, auf überhaupt Gefühle. Mhm. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und dann hat sie das denn in all den Jahren dir vorgespielt? Ja, das habe ich gerade schon mal gehört, die Frage im Vorgespräch. Ich bin mir da eher nicht ganz sicher. Also ich denke, ein, zwei Mal ist sie vielleicht in die Nähe davon gekommen. Aber ob das Vorspielen war, weiß ich nicht genau. Weiß ich aber, nicht. Entschuldige, dann musst du doch in all den Jahren schon irgendwie gemerkt haben, wenn sie es dir nicht mal massiv vorgespielt hat, dass das irgendwie nicht so optimal läuft für sie. Ja, kleine Nebenproblem ist, dass wir eine Fernbeziehung haben. Das heißt, ich sehe sie alle 2 bis 4 Wochen. Das heißt, ich habe alle 4 bis 6 Wochen Sex. Und dann ist diese ganze Anfangsphase relativ sanft. Mhm. Und dann kommt irgendwo bei mir dieser Lusteffekt durch, dass ich ganz gerne einfach nur mit ihr schlafen will. Mhm. Das heißt, mache ich das. Und da denke ich mir dann auch, okay, dann ist es wurscht, ob sie einen Orgasmus hat. Hauptsache, ich habe einfach mal Sex. Also, das heißt, in dem Moment denkst du nur an dich und hast die Augen nicht so auf deine Freundin gehabt. Jetzt hat sie dir das gesagt. Ich denke mir, wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen ist, ist das so eng, eigentlich so vertraut, dass das eigentlich ein Hammer ist, ne? Zu erfahren. Und dass einem das als Mann noch sehr schwer zu schaffen macht und wehtut auch, oder? Das ist genau der Punkt, wo ich mir denke, so bin ich einfach zu blöd, das hinzukriegen. Nee, das glaube ich nicht, aber du warst vielleicht immer und immer wieder zu unaufmerksam. Du hast es ja gerade selbst beschrieben, da ging es dir dann, da war ein Manko und du hast sie nach 4 Wochen vielleicht gesehen, du warst dann scharf und dann wolltest du einfach deine Lust haben und dann war es dir auch egal, was mit ihr war. Genau, also jedes Mal bei dem ersten Mal zusammen sein, bei dem ersten Mal Sex, ging es irgendwann um die reine Lustbefriedigung. Mhm. Beim zweiten Mal und so weiter ging es mir dann darum, dass ich versucht habe, es irgendwie hinzukriegen, dass sie Spaß daran hat. Mhm. Egal wie oft, schnell, hart, langsam, zärtlich, keine Ahnung. Ich habe, denke ich mal, alles Mögliche probiert, aber... Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der Offenbarung von ihr? Wie gesagt, ich habe... in der letzten Zeit ein bisschen häufiger mal deine Sendung geguckt und häufiger mal gehört, redet doch einfach mal drüber. Ihr redet nicht genug drüber und so weiter. Und habe das dann auch versucht umzusetzen und habe einfach gefragt, wie sieht's denn aus? Achso, das war der Anlass. Achso, ich dachte, von ihr wäre auch noch irgendwas Spezielles gekommen. Also, ja, da mal ein kleiner Satz von ihr. Ich habe gefragt, wie sieht's denn aus? Ich meine, ich habe meinen Spaß beim Sex. Hast du deinen Spaß? Hast du deinen Orgasmus? Und dann kam ihr Satz, das ist meine Sache, das geht dich nichts an. Ja, und das kam, auch nicht sehr nett. Damit war ich irgendwie völlig überfordert, weil sowas habe ich noch nie gehört und noch nie erlebt. So, und dann hast du hoffentlich und vermutlich weiter gebohrt, bis du dann das aushattest, was du nun weißt. Richtig, so wie gesagt, Fernbeziehung, das heißt, es ging Schlag auf Schlag und dann habe ich beim letzten Mal gefragt, wie sieht's denn aus, soll ich dir vielleicht einen Vibrator kaufen, sollen wir das damit mal probieren, das wäre einfach irgendwie eine, vielleicht bin ich ja einfach wirklich zu doof dazu, dass ich das hinkriege. Und dann kam eben der Punkt, nee, bei mir sind das vielleicht andere Stellen, es geht nicht nur um Sex, sondern andere Körperteile, die stimuliert werden müssen. Und aber ich meine, so traurig, wie es auf der einen Seite ist, so gut ist es auch auf der anderen Seite, dass es nun endlich nach 8 Jahren so weit ist und aufgebrochen ist, dass ihr darüber redet und dass sie dir vielleicht offenbart, welche anderen Körperstellen es bei ihr sind, die ihr Spaß machen, die du streicheln musst und mit denen du dich beschäftigen solltest. Ist denn das jetzt nicht der Ansatz oder der erste Schritt, dass ihr eine richtig erfüllte Sexualität bekommt, jetzt nachdem geredet wurde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es um eine reine Sexualität geht, bei der es dann nicht zum Sex kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so die Intimität ist, die ausgelebt wird bei Streicheln, sonst irgendwas. Aber wenn der Sex völlig außen vor bleibt, dann... Das habe ich auch nicht so verstanden. Also ich habe das so verstanden von deiner Freundin, dass das dazugehört. Na, natürlich. Also das ist nicht so, dass es bei mir nur darum geht, dass ich irgendwie mit der Frau schlafen will und dann ist gut. Sondern ich probiere das vorher, also dieses berühmte Vorspiel und hinterher irgendwie auch noch irgendwas. Aber es geht einfach nicht in mein Hirn rein, dass es einen Menschen gibt, der bei dem reinen Geschlechtsakt nichts oder fast gar nichts empfindet. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Drumherum nicht so ist, wie deine Freundin das gerne haben möchte. Und das kannst du auch nicht irgendwie im Nebel herumtappen und es irgendwie zufällig suchen, sondern da muss sie jetzt auch ihren Teil dazu beitragen, dich da auch hinzuführen und dir das zu zeigen. Kann sie das denn mit sich alleine? Sprecht ihr so offen, hat sie das gesagt? Also ich glaube nicht, dass die Frau jemals unaniert hat. Aber du weißt es gar nicht. Also ich habe sie gefragt und sie hat gemeint, nein, sowas würde sie nie tun. Aber ich habe sie nie gefragt, ob sie das wirklich mal gemacht hat. Da sollte sie damit erstmal anfangen, finde ich. Denke ich auch, aber also ich bin wirklich ein bisschen hilflos in der Situation. Verstehe ich. Aber lass mich nochmal fragen, wie die Situation jetzt im Moment ist. Sie hat ja erstmal so ein bisschen patzig reagiert, ne? Dass sich das nichts angeht. Ja. Wie ist denn jetzt ganz aktuell die Lage? Hat sich das ein bisschen entspannt und hat sie schon mehr geredet? Also diese erste Bemerkung ist schon ein paar Jahre her oder 2 Jahre her und jetzt von daher ist es schon deutlich offener und das war auch wirklich eine eher provokative Frage mit dem Vibrator, weil ich mir gedacht habe, irgendwie muss ich ja mal anfangen zu reden. Ich glaube, dass das nur geht, Andreas, wenn du das Mädel oder die Frau dahin bekommst, dass die lockerer wird. Die scheint nicht sehr locker zu sein. Ja, wohl wahr. Ne? Und wenn ihr gemeinsam onaniert mal, oder weiß ich jetzt euch, das Spektrum ist ja riesig, um einfach gemeinsam zu ertasten und herauszubekommen, was für sie das Wichtige ist. Und das muss die auch klar machen, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass ihr eine erfüllte Sexualität miteinander habt. Und dass es viel schöner sein kann, als das, was in den letzten 8 Jahren passiert ist. Wenn sie das wirklich will, muss sie sich da einfach öffnen. Das ist genau der Punkt. Also ich denke auch, dass es einfach eine Lusterfüllung geben muss für die Frau. Ach, natürlich, na klar. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und wenn ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis zwischen euch da ist, dann muss es doch möglich sein, dass sie auch offen zu dir spricht und es dir auch sagt, was los ist. Und wenn alle Stricke reißen, ich würde das nicht sofort machen, ich finde, dass man das als Paar immer erstmal gut alleine ausprobieren sollte, dann geht mal für ein paar Stunden, für ein paar Beratungsstunden in eine Sexualberatung. Aber das würde ich erstmal hinten anschieben, so als letzte Möglichkeit. Das denke ich auch eher, ja. Mhm. Also mach es behutsam, schlage tausend Sachen vor. Ich meine, du bist ja schon willens, das höre ich ja auch. Du musst die wahrscheinlich mit Samthandschuhen anfassen, damit die lockerer wird und auftaut. Ja, wie gesagt, ich habe eben gedacht, das passiert vielleicht bei 18-Jährigen, dass die Frauen einfach nicht so erfahren sind. Nee, das gibt es in allen Altersklassen, wirklich. Ja. Also ich wünsche gutes Gelingen, Andreas. Der Weg ist, glaube ich, schon ganz gut, auf dem du dich befindest. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Ciao. Thomas, 37 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Thomas, um was geht's? Ja, es geht darum, also auch bei mir geht's um ein Problem mit meiner Partnerin, also mit meiner Ehefrau, die mich also, ich würde mal sagen, zu 70% verlassen hat und zu 30% nicht, würde ich mal so sagen. So habe ich dann auch aufgerechnet. Genau. Ja. Was ist denn da los bei euch? Also, wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Seit 12 Jahren sind wir ein Paar. Und wir sind glücklich, also die Ehe war immer prima. Und jetzt seit einem Jahr hat meine Frau ungefähr einen anderen Arbeitskollegen. Und seit 2 Monaten weiß ich es ungefähr. Und sie ist sehr viel Zeit, verbringt sie jetzt bei ihm. Jetzt ist sie auch gerade wieder da. Wie ist es rausgekommen? Hat sie es freiwillig erzählt oder ist es irgendwie so durchgesickert? Nein, ich habe einige Hinweise gefunden. Sie kam abends sehr spät von der Arbeit nach Hause und so. Ja. Und dann eines Sonntags kam sie abends nicht nach Hause. Im Hintergrund ist ein Wellensittich, ne? Ja, genau. dann kam sie abends nicht nach Hause. Ja. Und dann habe ich ihr eine SMS geschickt und ein Handy angerufen. Da war die Mailbox dran. Ja. Und dann kommt abends eine E-Mail. Ja, ich bin jetzt da bei dem und komme irgendwann morgen wieder und tschüss. So, und wie fühlst du dich jetzt? Jetzt ist sie im Moment bei einem anderen und du weißt es. Ja, wie ich mich fühle. Bescheiden. Ja. Bescheiden. Und wie soll das ihrer Auffassung nach weitergehen? So wie jetzt. Sie sagt immer, sie liebt mich jetzt anders. Ah. Und sie will mich nicht verlassen. Also sie will beide Vorteile haben. Ja, sie will so kann man es nennen. Sie will sie nicht scheiden lassen, sie will mich nicht verlassen. Ja. Ja, sie will ihre Affäre haben und will auch das Vertraute haben, das, was du ihr bietest, auch aufgrund der langjährigen Beziehung. So ungefähr. Aber wenn man sagt, sie hat eine Affäre, dann protestiert sie gleich laut. Nein, das ist ihr Partner und sie ist ihm treu und und im Bett läuft da überhaupt nichts mehr. Zwischen euch läuft nicht mehr im Bett? Nö. Nee. Ist sie denn in diesen anderen Typ auch verliebt oder ist das eine reine Sexbeziehung? Verliebt. Verliebt auch noch? Ja, ja. Das auch noch. Ich glaube, ich bin sicher, Thomas, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Das denke ich auch. Weil ja, wie lange ich das innerlich mitmache. Ja, ich finde auch, ich finde auch, dass deine Position sein müsste, ihr irgendwann eine Grenze zu setzen und zu sagen, hier, pass auf, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann entscheide ich mich. Weil für mich ist das. Da gibt es ja jetzt ein folgendes Problem. Es gibt 2 Gründe, warum ich nicht einfach so sagen kann und tschüss. Erstens, das ist die Liebe meines Lebens und ich liebe die Frau. Ja. Und zweitens, ich bin finanziell von ihr abhängig, weil ich aufgrund einiger psychischen Probleme nicht einer erwerbstätig sein kann. Oh, das ist natürlich ein großes Problem, wenn so etwas auch noch dazukommt. Ja, ja, klar. Und ich wollte jetzt vielleicht mal so den Rat von einer neutralen Person wie dir, die eben keinen von uns kennt. Also abgesehen von der Abhängigkeit, die du gerade beschrieben hast. Du sagst, es ist die Frau deines Lebens und die liebst du. Das ist toll und schön, dass du so eine Frau gefunden hast. Aber umgekehrt scheint es nicht der Fall zu sein, sonst würde sie sich nicht einen anderen suchen. Sie hat sie nicht gesucht. Das hat sich ergeben beim Zusammenarbeiten. Ja gut, aber sie hat ja auch nicht Nein gesagt. Ne? Ja, ja. So, auf Dauer ist es für dich sehr demütigend und auf Dauer ist es für dich sehr verletzend. Richtig. Und irgendwann musst du eine Haltung finden, dass du dann noch erhobenen Hauptes rausgehen kannst. Ich finde, dass du das auf Dauer nicht mitmachen kannst. Und ihr auch durchaus sie auch vor die Alternative stellen kannst. Also entweder wir oder das. So funktioniert es nicht. Was jetzt die finanzielle Geschichte anbelangt, das ist ja noch ein ganz anderes großes Thema. Jetzt hörst du gerade im Hintergrund die Musik. Ja, ja. Die Sendung ist zu Ende. Aber ich finde, das ist noch nicht fertig besprochen. Wir rufen dich gleich nochmal an, du legst bitte auf. Okay. Ja, okay, bis gleich. Schönen Abend noch. Jo, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team im Hintergrund, bei Wolfram Zwickowski, Thomas Reintke, Roland Lohr, Gunter Papperitz, Pamela Koppei, Jan Grefe zu Baringdorf, Conny Brückner, Stefan Gehrig und Anna Hüsch-Kraus. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Weinen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich bin ein Luder. Da bin ich sehr gespannt, wer da alles anruft. Nächste Woche Donnerstag. Ich bin dann Luder. Montag wieder freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.